Nur in der Meute, da hast du Macht. Nur in der Meute spürst du die Kraft. Doch wenn sie alle fort sind, dann fühlst du dich allein wie ein Abzug in der Masse. Sag, willst du das wirklich sein? Niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Zeit ist reif, du willst es nicht verstehen. Steh auf wie ein Mann, lern deinen Weg allein zu gehen. Denn auch du bist wichtig, deine Stimme zählt. Viel zu lang nur mitgelaufen, hast die Frage warum nie gestellt. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Niemals wieder, niemals wieder, niemals wieder mit den Wölfen heulen. Nein!